Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, ich freue mich sagen zu können, dass ich gerade aus dem Gym komme. Heute war Brust dran. Und es ist wirklich eine schöne Sache, wieder sagen zu können, dass man aus dem Gym kommt. Weil, wie gesagt, ich war ja die ganze letzte Woche nicht beim Sport. Jetzt ist alles wieder schön mit dem Rücken. Und ich habe zwar noch ein bisschen gemerkt, wenn man jetzt Schrägbank machen will, beispielsweise mit Kurzhanteln für die obere Brustmuskulatur hier oben. Und dann nimmt man, also ich bin nur bis 27,5 Kilo heute gegangen, weil ich allein schon gemerkt habe, die Hanteln rauszunehmen, die beiden, und dann im unteren Rücken, also bis dahin ging es, war kein Problem, konnte man gut darauf achten. Aber mehr jetzt auf 32,5, 35 wollte ich jetzt nicht gehen, weil ich schon gemerkt habe, okay, beim Umsetzen jetzt, beim Hinlegen, wieder hochkommen, das zieht hier unten rein. Also da ist es ist zwar so in Ordnung, dass ich mich gut bewegen kann, auch schmerzfrei bin. Aber in dem Moment, wo ich da jetzt eine härtere Belastung drauf bringe, merke ich halt schon, das zieht. Also deswegen habe ich da so ein bisschen den Druck rausgenommen, mehr mit Seilen trainiert, Dips gemacht, klassisch Bankdrücken auf einer Flachbank mit der Langhantelstange und so. Das war alles kein Problem. Also bin ich froh, dass ich wieder so Sport machen kann. Auch für Theodokos Semmelbein, ich habe die Challenge nicht vergessen. Ich war auch heute Morgen joggen. Aber an derartige Rekordversuche war nicht zu denken. Theo hatte ja gefragt, oder beziehungsweise ich habe die Challenge accepted, weil er hat wohl vor 20 Jahren in seinen besten Zeiten, ist ja die 10 Kilometer, die ich immer laufe, in 45 Minuten und ich glaube 18 Sekunden gelaufen. Was ich finde, ist eine gute Zeit. Also so schnell laufe ich die aktuell nicht. Also ich müsste mal versuchen, ob ich das schaffe und da müsste ich richtig Gas geben. Das weiß ich jetzt schon. Und aber da muss ich natürlich auch topfit sein, die Vorbereitung muss stimmen und die Luftfeuchtigkeit muss stimmen, die Temperatur muss stimmen, das Gefühl am Morgen muss stimmen dafür und so weiter. Und dann werde ich das auch testen. Aber wie gesagt, ich war froh, dass ich heute Morgen einfach nochmal einen gemütlichen Lauf machen konnte. Und es war dann noch ein guter Start in den Tag, einen schönen Lauf, danach ins Gym und so kann der Tag dann auch definitiv beginnen. Und ja, habe ich auch alles richtig gemacht. Heute Morgen hatten wir Sonne, jetzt verdunkelt sich hier gerade schon wieder. Also der Sommer kann langsam auch mal wiederkommen. Ein paar Tage Sommer hätte ich schon gerne noch. Ja, Männer. Thema des heutigen Videos ist, ihr dürft euer Glück in, könnt ihr mit Frauen nicht finden. Und ich möchte euch auch erklären, warum man das Glück, also sein eigenes Lebensglück, nicht in Frauen findet. Man muss es wirklich in sich selber finden. Ich habe beispielsweise ein wunderbares Beispiel, das ich gerne mal mit euch teilen möchte. Und das ist mir genauso passiert, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Ich habe früher mal geraucht zum Beispiel. Bei mir war das so, ich habe gerne geraucht, muss ich wirklich sagen. Beim Autofahren habe ich gerne geraucht. Ich habe gerne geraucht bei jedem gesellschaftlichen Anlass. Ich habe mich gerne draußen irgendwo hingesetzt, eine geraucht, auf die Terrasse, auf dem Balkon und so weiter. War mir aber immer über die Problematiken damit, die damit zusammenhängen, bewusst. So, dass die Zähne gelb werden, dass man seine Lunge verdreckt, seine sportliche Leistungsfähigkeit senkt und so weiter. Und dachte mir auch immer früher, ja, noch bist du jung, kannst du noch ein bisschen machen, ist noch so okay. Aber ich war mir immer darüber im Klaren, dass es nichts Gutes am Ende ist und dass es ins Nirgendwo führt. Also auf jeden Fall nicht, also nicht irgendein Ziel, dass man irgendein Ziel damit erreichen kann, sondern eher sich nur ausbremst und am Ende gesundheitlich sogar kaputt macht. Also das war mir immer alles klar, dieses Yin und Yang der beiden Seiten. Darüber war ich mir immer im Klaren. So dass ich beispielsweise, also meine Ex hat auch geraucht, dass wir dann, und das ist natürlich, das potenziert sich dann auch, dann sitzt man in seinem Arbeitszimmer, sie kommt, ja, wollen wir zusammen eine rauchen, ich mache nochmal einen Kaffee. So, und schon, okay, kurz zusammenkommen, eine rauchen. Wie das so ist unter Rauchern, 45 Minuten später, anderthalb Stunden später, noch eine rauchen, noch eine rauchen. So geht das den ganzen Tag. Und auch wenn man einen Besuch hat, ein Kumpel ist da, wenn man jetzt Raucher ist, jeder von euch kennt das, dann geht es auch darum, oh, bevor ich gehe, ah, lass uns nochmal kurz eine rauchen, bevor ich losfahre. Sonst würde man sich einfach verabschieden und gehen, dann kann man, Raucher können nicht gehen, die müssen erstmal nochmal eine zusammen rauchen. Also das ist schon irgendwie eine Belastung, wenn man mal so ganz nüchtern darüber nachdenkt, ist es wirklich nicht schön. Und je mehr man in Gesellschaft ist, beispielsweise, das potenziert sich nach oben, also es wird immer mehr geraucht und mehr geraucht, als man eigentlich rauchen möchte. Und da ich mir immer darüber bewusst war, wie unsinnig das ist und dass wir hatten ja ein großes Haus, wie gesagt, oder sie hat es ja immer noch, haben wir uns ein Raucherzimmer. Also wir hatten so viele Zimmer, dass wir beispielsweise auch ein Raucherzimmer haben konnten. Das war gar kein Problem. Ja, jedenfalls habe ich dann irgendwann mal so 2015, 2016, habe ich mal zu ihr gesagt, guck mal, sage ich, jetzt sind wir hier, jetzt sind wir da, soweit haben wir es geschafft und eigentlich müssten wir doch jetzt mal umschalten, sage ich zu ihr und mal auf einen bisschen gesünderen Lebenswandel, wollen wir das Rauchen nicht mal langsam einstellen. Nee, wie sie so war, ich bin noch nicht so weit und nur weil du mir das jetzt sagst und nur weil du das jetzt willst, muss ich das ja auch nicht wollen und so weiter. Okay, habe ich gesagt, irgendwann habe ich gemerkt, sie zieht nicht mit, das macht. So, das macht es natürlich schwerer, quasi, wenn man da einen hat, der überhaupt keine Rücksicht nimmt und einfach weiter raucht jeden Tag. Gut, dann habe ich jedenfalls 2016 das erste Mal so den Entschluss gefasst, oder ja, 2016 habe ich gesagt, okay, die Pflaume macht nicht mit, spielt keine Rolle, ich bin meines eigenen Glückes Schmied und höre damit auf. Und das hat auch wunderbar geklappt. Also wenn man, das ist wie mit dem Kaffee trinken. Wenn man 2 Wochen damit aufgehört hat, denkt man nicht mehr drüber nach. Die einzige Schwierigkeit, die man hat, ist, wenn die Gesellschaft, mit der man umgeben ist, quasi nicht aufhört. Das heißt, man wird immer wieder neu damit konfrontiert. Also ich selber hätte quasi vergessen, dass es das überhaupt gibt. So, nach 2 Wochen war das aus meinem Bewusstsein komplett weg. Trotz jahrelangen Rauchens hatte ich nach 2 Wochen überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, irgendwie rauchen zu wollen. So, das Einzige, was ich halt hatte, jedes Mal wieder durch diese Weiber, und die nehmen überhaupt keine Rücksicht, das heißt, auch wenn meine Freundin dann mit ihren Freundinnen dann oben im Raucherzimmer Kaffee getrunken hat, die haben geraucht ohne Ende, diese Weiber, das zieht dann unter der Tür durch, verbreitet sich im ganzen Haus, gerade wenn man nicht mehr raucht, merkt man das umso mehr, war dann auch für Argumente nicht zugänglich, dass ich gesagt habe, hier, rauch mal, geht doch mal auf den Balkon rauchen und so weiter, spielt keine Rolle, diese völlige Uneinsichtigkeit, jetzt stelle ich mal nicht so an, sagst du, du hast ja auch immer geraucht und also ja, sehr, sehr anstrengend und jetzt kommt das Schreckliche, also das ist auch der Support einer Frau, das musste ich halt am eigenen Leibe auch erfahren. Wenn ich jetzt beispielsweise unterwegs war, hat sie mich sogar noch angerufen und hat mich gefragt, ob ich ihr auf dem Rückweg noch eine Schachtel Zigaretten mitbringen kann, weil sie keine mehr hat. Ein Nichtraucher, der gerade 4 Wochen nicht mehr raucht, quasi dem aussetzen. So, also weil ich blöd war, muss ich wirklich sagen, also weil ich die Zusammenhänge nicht, ich hatte auch nie die Zeit, wie gesagt, ich war blue-pilled, hab dann gedacht, okay, bist eher an der Tankstelle, tankst gerade voll, noch eine Schachtel Zigaretten für die Pflaume. So, habe ich ihr also mitgebracht. So, jetzt jemanden, der gerade versucht, davon Abstand zu nehmen, hat sie überhaupt, also das ist auch wieder, oder was sich darin wunderbar widerspiegelt, ist, ihre eigenen Interessen wiegen immer schwerer als diese fürsorglichen Interessen, die sie ja gar nicht hat. Also das wurde uns so beigebracht von klein auf, dass eine Frau irgendwie fürsorglich und unterstützend ist. Das ist sie nicht. Sie hat sich nicht für mich interessiert, dass ich jetzt aufgehört habe und dass man mich jetzt mit sowas nicht, mir das jetzt nicht antun sollte oder mich damit nicht belästigen sollte. Das wäre für mich völlig klar, dass ich jemanden, der Ewigkeiten geraucht hat, der gerade die Stärke aufbringt und nicht mehr raucht, nicht damit belaste, mir seine Schachtel Zigaretten mitzubringen. Aber das spielt in der Wahrnehmung einer Frau überhaupt gar keine Rolle. Also meine Interessen wiegen in ihrer Wahrnehmung, spielen die überhaupt keine Rolle mehr in dem Moment, wo ihre Interessen in die Quere kommen. Wenn es um ihre Interessen geht, sind meine Interessen in ihrer Wahrnehmung überhaupt nicht mehr existent. So, das ist die Lehre, die man daraus ziehen kann, aus so kleinen Dingen. Und das ist wirklich hochinteressant. Oder auch als ich mal, da war mal unsere Kaffeemaschine kaputt und sie war gerade auf dem Rückweg nach Hause zu uns. Und dann habe ich gesagt, ja, bevor du nach Hause kommst, bringen wir nochmal einen Kaffee mit. Und dann sagt sie zu mir, ich bin gerade an der Tankstelle vorbei. Ich sage, ja, das interessiert mich doch nicht. Ich sage, dann drehst du halt nochmal um. Also auch immer dieses, immer nee. Also das Erste, was sie einem präsentiert, ist immer Widerstand. Shit-Test. So. Und ich dann natürlich, das interessiert mich doch nicht, was du machst, dann dreh halt die Karre um, das ist doch eh mein Sprit und mein Auto, fahr dahin, bring mir einen Kaffee mit. Und immer erst, wenn ich ihr Druck gegeben habe, dann hat sie quasi eingelenkt. Immer wenn ich von oben runter mit zu ihr gesprochen habe, dann hat es funktioniert. Aber das ist auch, wie gesagt, viel zu anstrengend. Naja, jedenfalls, deswegen bin ich auch froh, dass ich allein bin, weil wer will diese Frauen den ganzen Tag dominieren? Das ist anstrengend. So, man muss ja auch mal zur Ruhe kommen. Ja, jedenfalls bin ich dann auch so nach 6 Monaten ungefähr wieder rückfällig geworden, muss ich gestehen, und habe wieder angefangen zu rauchen und war auch dementsprechend unzufrieden dann mit mir selbst, dass ich das nicht durchgezogen habe, weil ich schon so weit gekommen bin. Ich will auch die Schuld nicht den anderen geben. Also die haben es mir nicht unbedingt leichter gemacht, die haben mich nicht supportet, die haben mir sogar noch Knüppel zwischen die Beine geworfen, aber mein Wille war auch nicht stark genug. Also am Ende bin ich an mir gescheitert, nicht an denen. Das ist, muss ich am Ende einsehen, das ist gar keine Frage. Ich habe dann auch im 2018 wieder aufgehört und ich rauche bis heute nicht. Also das ist eine wunderbare Sache, ich bin quasi durch mit dem Thema. Und freue mich über die sportliche Leistungsfähigkeit, die ich habe. Was ich damit nur sagen will, was die Lehre daraus ist, man muss das Glück in sich selber finden, für sich selber finden. Eine Frau hat mich nie unterstützt dahin, wo ich hin wollte und wo ich bin. Die hat immer nur Probleme gemacht, Drama erzeugt, mir Knüppel zwischen die Beine geworfen und so weiter. Das ist ihr Beitrag an meinem Erfolg. Und ich muss wirklich sagen, und da bin ich wirklich stolz auf mich, dass ich sagen kann, ich stehe hier, ich bin hier und das, was ich kann und was ich habe, habe ich trotz der Pflaume. Nicht dank ihr, sondern trotz ihr. Und das ist natürlich eine tolle Leistung, muss ich wirklich sagen. Jetzt kann es erst richtig losgehen. Also wenn man jetzt frei ist von der Frau, dann, also ich merke das ja jetzt auch jeden Tag beispielsweise. Gut, jetzt hat man mal eine Sportverletzung, das wirft einen mal ein bisschen zurück. Aber ich merke halt, wie Business fokussiert, wie Sport fokussiert, wie Entspannungsfokussiert, wie Ernährungsfokussiert ich bin, wie das alles läuft. Also das ist schon wirklich eine gute Sache. Und deswegen, Männer, sucht das Glück in euch selber, kann ich nur sagen. Und da findet man es dann auch. Im Außen, in der Frau, kann man es nicht finden. Die Frau ist wie gesagt, ist am Ende des Tages auch nur ein Asset. Also es ist auch nur wie ein neues Spielzeug quasi, muss ich aus meiner Perspektive. Ich kann nur für mich sprechen. Für mich ist jede Frau inzwischen nur noch wie ein problematisches Spielzeug, das schnell kaputt geht. So, das habe ich verstanden. Und deswegen kann man kurz damit spielen, mit aller Vorsicht, und muss aufpassen, dass die Plastikteilchen nicht brechen, dann werden sie spitz und stecken einem im Arm. Aber unterstützend ist eine Frau, wie gesagt, nicht. Und eine Frau hilft einem Mann auch nicht auf dem Weg zu seinem Glück. Eine Frau hilft sich mit dem Mann auf dem Weg zu ihrem Glück. So funktioniert das. Aber sie hilft niemals dem Mann auf dem Weg zu dem Glück des Mannes. Das ist so die Lehre, die ich daraus gezogen habe, und das kann ich nur so mit euch teilen. Und deswegen dachte ich, ist das mal ganz interessant, diese Erfahrung mal so zum Besten zu geben, damit der ein oder andere das mit seinen Erfahrungen abgleichen kann oder dass er davon schon mal gehört hat. Wie gesagt, Frauen haben bei mir nie mitgemacht, und ich sehe das im Freundeskreis auch, die Freunde sehen das nicht, weil die sind bluepilled, die denken, die Frau macht irgendwie mit, die gamet auch, dass sie mitmacht, also sie tut so und gibt die Illusion, also diesen Chamäleon-Effekt. Sie zeigt ihrem Partner das, was er in dem Moment sehen muss, aber gibt ihm eigentlich sehr wenig und bekommt sehr viel. Das ist das, was Frauen machen. Also da sind die sehr effizient. In fast nichts geben, außer sich mal aufzuklappen wie so ein Lexikon, und am Ende, das ist ja nichts am Ende, und dafür sehr viel zu bekommen. Also das ist schon, so ein Deal würde man in der freien Wirtschaft nicht machen, wenn man da jetzt nicht seinen eigenen Trieb hätte, der einen da quasi die Sicht eintrübt, dass man da nicht mehr so rational denken kann. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr ähnliche Erlebnisse hattet oder vergleichbare Erlebnisse, ob ihr selber noch raucht, ob ihr aufgehört habt zu rauchen. Also wie gesagt, kleiner Tipp von mir, wenn man jetzt alleine lebt, so wie ich beispielsweise, man hört auf zu rauchen, die ersten 2 Wochen sind schwer. Wenn man 2 Wochen von weg ist, ist das, als hätte man nie geraucht. So kann ich das auf jeden Fall sagen. Mit dem Kaffee ging es noch schneller, nach 4, 5 Tagen hatte ich das Gefühl, noch nie Kaffee getrunken zu haben, braucht keinen Kaffee mehr. Also man kann das schnell entwöhnen, hätte ich gar nicht gedacht, aber man wird ruckzuck los, man muss es nur wollen. Ja, Männer, danke für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, gebt mir gerne einen Daumen hoch, schreibt mir was in die Kommentare, lasst mir ein Abo da, und wir sehen uns morgen. Tschüss!